Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, 18. Juni 97. Ich kann dir heut nur ein paar Worte schreiben, dafür sende ich was zu lesen, möcht es euch Freude machen. Wenn du dem Thielemann das Gedicht zeigen willst, ist mir's sogar lieb. Ich möchte gern wissen, wie es einem tüchtigen Soldaten gefiele. Kannst du ihn ins Haus kriegen, wenn der Prolog gelesen wird, so schreib mir ja, wie er von meinem Feldstück erbaut worden ist. Deine Komposition habe ich noch nicht recht ordentlich singen hören. So wie sie mir jetzt ist gespielt und gesungen worden, hat sie mir zu wenig Feuer, und die dritte und vierte Zeile jeder Strophe, worauf gewöhnlich der Akzent des Sinnes liegt, scheinen mir zu schwach angedeutet. Die Ideale von Naumann machen mir keine besondere Freude, ihre Existenz meine ich, denn gehört habe ich sie noch nicht. Das Exemplar schickt er mir doch nicht. Ich wüsste ihm nichts zu antworten und müsste es doch, höflichkeitshalber. Hauswalds Reimerei will ich suchen lassen, ich kann sie nicht brauchen, denn gegen ihn ist Manso, der dasselbe übersetzt hat, noch ein Phöbus Apollo. Den Wallenstein sende mir, sobald du kannst, wieder. Dein S.C.H.